Questcast Dämmerlicht. In die Ferne. Den Pfad an den Bäumen entlang. Tough choice. Okay. Wollen wir gerade noch mal kurz warten. Ja, ich sehe schon. Discord ist mäkelig. Discord will nicht immer. Manchmal fliegt einer raus. Ja. Naja, macht ja nichts. Okay. Wollt ihr sonst noch irgendwas Spezielles gucken? Oder? Ich glaube, wir haben auch gerade eigentlich nichts, was uns weiterbringt, oder? Weil wir haben ja auch kein Fernrohr, das heißt, wir könnten jetzt diese Tücher auch nicht suchen. Deswegen würde Tenira einfach Anok folgen. Okay. Ja, du schließt dich an. Let's go. Okay. Ihr macht euch wieder runter. Ihr folgt dem Pfad, so lange wie das noch irgendwie möglich ist. Und dann so nach ungefähr weiteren 10, 15 Minuten Fußmarsch hört dann der Weg langsam auf. Und die bekannten Lande um Fernwiese. Ja, die Gräser hier sind rot, was erstmal ein bisschen so wirkt, als ob ihr irgendwie auf einer ganz anderen Welt seid, weil ihr euch ja, das ist etwas, was nicht bei euch normal ist, dass plötzlich Gräser irgendwie rot sind. Es sind jetzt aber nicht irgendwie scharfkantige oder sowas, es ist einfach teilweise mal hüfthohes, teilweise mal niedrigeres Gras. Hier und da eine... Habe ich vorhin Baum gesagt? Entschuldigung, ich meinte vereinzelt mal ein Pilz. Also ein größerer, dickerer okay. Pilz. Nicht ein, muss man mal aufpassen. Und ich hätte von euch dreien gerne mal nochmal eine Probe. Generell diese Gräser, also ist das wirklich wie Rasen? Also so Grashalme? Oder dicker. Ist das irgendwas wie Farn oder so? Ja, es ist irgendwie so dazwischen. Es ist schon dicker, das Ganze. Es ist sehr ungezähmt und ihr müsstet halt, also es könnte halt, es gibt Phasen, da ist Yato Schwierigkeiten, da drüber zu gucken dann. Okay. Da geht halt keiner Rasenmähen und da waren halt, wenn noch nicht, viele Leute. Also Tenira zupft sich davon auf jeden Fall schon mal was ab und packt das zu ihrem Kräuterbündel, weil sie das natürlich sehr interessiert, bevor sie die Probe macht. Also ich mache meine Probe natürlich mit dem Mund, weil ich knabber die dann so ab und schaue, ob man die essen kann. Ich habe 18. Du probierst die und stellst fest, das schmeckt weder gut noch wirkt das irgendwie verdaubar. Es wirkt eigentlich eher fast ein bisschen bitter. So, ich dachte, Meerschweinchen essen gerne bittere Gräser. Aber nicht, dass es schmeckt. Also nicht, dass das sogar für mich zu bitter ist. Das ist irgendwie komisch. Keine unendliche Nahrungsquelle hier, sorry. Das sollte man nicht essen, sage ich. Hatten die anderen auch gewürfelt? Ja, ich habe eine 19. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass in weiter Ferne ihr Lichter gesehen hattet und in einer etwas größeren Distanz kannst du, als du dich einmal ein bisschen anders. Zwischendurch hast du mal eine Ebene, wo das Gras nicht so hoch ist und du siehst dann zwischen den Gräsern die Lichter, die ihr am Anfang gesehen hattet, wieder. Ein gelbes Licht, was irgendwie zwischen den Gräsern hervorhuscht und sofort auch dann wieder verschwindet, wohl euch meidend. Und das Ganze fällt dir auch nochmal auf. Du gehst noch ein paar Schritte weiter und dann plötzlich fällt dir so ein grünes leuchtendes Licht auf und das auch wieder verschwindet sofort. Aber nochmal für mein Verständnis, also wir gehen quasi einen Pfad, der so durch diese Gräser durchgeht. Und wenn ich jetzt links und rechts zu den Gräsern gucke, dann sehe ich dahinter immer mal diese Lichter, die aus den Gräsern irgendwie... Kurz mal, genau. Okay. Und die wirken, diese Lichter, ja, wirken wieder natürlich und auch das habt ihr bei euch nicht. Auch das ist irgendwie seltsam. Und die leuchten genug, sodass ihr die auch immer noch ganz gut bei Tage seht. In welcher Richtung sind die? Südlich oder nördlich? Also ihr folgt ja dem Weg, also dem nicht vorhandenen Weg gen Osten. Und Yato hat die quasi nördlich und südlich vom Weg dann gesehen. Okay. Ja, Yato teilt, Yato erzählt das den anderen, dass er das gesehen hat und guckt mal, seht ihr diese Lichter auch? Was kann das sein? Sind die weit weg oder nah? Ob sie das sehen können. Kannst du gerne auch nochmal eine Probe machen. Na, vergiss es. 4. Nee. Sind die weit weg oder sehr nah? Wie würde Yato das einschätzen? Also so ewig weit weg können die ja nicht sein, weil du ja nicht so super groß bist und es ist dir was aufgefallen. 10 Schritt vielleicht. Okay. 2 Mal, was dir aufgefallen ist. Ja, nicht weit, ganz schön nah an uns dran. Okay, ich hol mal meinen Speer vom Rücken und schau mich dann, mach mich bereit für jeweilige Gefahren oder Angriffe. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal Schönes machen kann? Weil wir haben ja mit unseren Abenteuerpunkten noch gar nicht so viel gemacht. Stimmt. Ich habe nämlich eine Fähigkeit namens Prey Sense. Und für einen Abenteuerpunkt kann ich meine Sinne schärfen. Also wenn ich schon kein Würfelglück habe, dann wenigstens geschärfte Sinne. Und immer wenn irgendwie eine bedrohliche Kreatur oder irgendwas Bedrohliches um uns rum ist, dann werde ich das sehr genau spüren. Und das gilt auch für Kreaturen, die ich nicht direkt sehen kann. Mhm. Das heißt, wir können auch nicht aus einem Hinterhalt angegriffen werden. Mhm. Also da musst du auch, meine ich, nicht verwürfeln. Ne? Da steht jetzt nicht besonders nochmal drin, das gibst du aus und du schärfst in deine Sinne. Genau, da steht dann halt ein Abenteuerpunkt drin. Das heißt, ich habe dann noch 9, okay. Denke ich. Du atmest mal wieder tief ein und aus. Und es hatte ja Yato grob die Richtung, glaube ich, hattest du ja geteilt, woher diese Lichter dann kamen. Und was dir dann auffällt, ist, dass nicht nur 2 da sind, sondern ganz viele Lichter. Aber das ist nicht, was dir Sorge bereitet, sondern was du siehst, ist, dass dazwischen eine graue, tentakelartige Wurzel sich ebenfalls dadurch schlingelt. Leute, ich glaube, ich sehe was. Oh. Da sind nicht nur Lichter. 10, 15 Zeig. Schritt ungefähr entfernt. In 10, 15 Schritten Entfernung ist irgendwas. Okay. Ja, Yato, guck, also du zeigst mir wahrscheinlich wo. Ja. Dann gucke ich da mal hin. Sehe ich das auch? Gen Norden dann. Gen Norden, okay. Und wie kann man das sich vorstellen? Diese Wurzel, eine Baumwurzel oder? Ja, du siehst die nicht. Also du siehst halt. Entschuldigung. Nee, sorry, okay. Also das hat bisher jetzt nur sie gesehen. Du kannst sie nicht wahrnehmen. Ja, genau. Also das ist nach wie vor. Und du könntest dir auch gut vorstellen, dass da vielleicht sogar noch mehr davon da sind. Aber okay. Ding, was ich beschrieben habe, ist nicht da. Okay. Also Tenira hat die Augen zu und richtet die Handflächen in Richtung der Dinge, die sie da gerade wahrnimmt. Kann sie die dadurch beschreiben? Also sieht sie sie quasi vor so einer Art innerem Auge oder so? Oder spürt sie nur, dass da irgendwas ist? Du spürst definitiv, dass da irgendwas ist. Und das ist nicht um dieses Viech da, um diese Lichter geht. Okay. Das Gras raschelt ein bisschen. Ja. Eines der Lichter fällt Anok jetzt auch auf, was schon keine 10 Schritt mehr entfernt ist, sondern vielleicht 8 oder 7 Schritt, was zwischen den Gräsern umherhuscht. Gott, ich drehe mich in die Richtung und halte meinen Speer bereit. Und versuche mich vor die anderen zu stellen, um sie zu schützen. Hm. Ja, Yato hat ja seinen Zauberstab, ist auch seinen Wanderstab gleichzeitig. Ich könnte noch, um das weiter einzugrenzen, wenn es okay ist, einen weiteren Abenteuerpunkt einsetzen, um zu sehen wie ein Adler. Da könnte ich dann nur ganz kurz, aber immerhin für eine Minute oder für die nächsten Minuten, Dinge besser sehen, die ganz weit weg sind. Ja, so weit weg ist es eigentlich gar nicht. Also es ist okay. Nur verborgen, aber es ist nicht verdeckt. Also es ist nicht, das würde dir jetzt da nicht so den Vorteil rausbringen. Okay, dann mache ich das nicht. Und für einen Moment lang passiert nichts. Ihr habt euch alle in diese Richtung ja gewandt und bereit gemacht und es raschelt dann wieder und es passiert nichts. Und dann strömen plötzlich bestimmt 20, 30 dieser Lichter nach oben. Die aussehen vielleicht wie, wie sagt man, Fireflies, Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ähnlich irgendwie so von der Größe. Und was sich dann erhebt, ist, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das teile ich mal bei euch im Kanal. Das könntet ihr dann ja beschreiben bei den Zuhörern, was sich da gerade eben in seiner Größe, in seiner großen Größe hervorstemmt. Ein schrecklicher Pilzdämon, bleib zurück! Ein fliegendes Pilzspaghetti-Monster. Mit ganz vielen kleinen Spaghetti-Monstern drauf. Ja. Und okay, also aber für die, ja, also die Zuhörer, das sieht aus wie ein Strauß Pilze, aus dem unten ganz viele kleine, aus dem unten ganz viele kleine Wurzeln rauskommen, die ja, so ein bisschen Spaghetti-mäßig anmuten. Ah, ich habe sogar einen Soundeffekt, was es macht. Ein glitschiges Geräusch gibt es von sich. Der Schwarm an diesen, ich nenne es mal jetzt nochmal Glühwürmchen, scheint ein- und auszugehen bei diesem Tier, bei diesem Ungeheuer, was auch immer das sein soll. Und es kommt langsam in eure Richtung. Es ist groß und es ist aufgrund seiner Größe und weil es auch eklig aussieht, ich nenne es mal schwieriger Anblick. Und was jetzt passiert ist, jetzt muss ich nochmal gerade ganz kurz dafür in das Monster Manual gucken, weil ich brauche jetzt von euch allen drei eine Probe, wie das eigentlich auf euch wirkt. So ein bisschen wie bei Cthulhu, wenn einem was Ekliges begegnet, dann muss man vielleicht erstmal sich fassen. So, wo hatten wir das denn? Eine Horrorprobe. Ja. Ich habe. Ach, wo war das denn jetzt? Warte. 123. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Also. 123. Also, das Wesen ist sehr, sehr groß. Es ist sehr eklig. Und das sieht so grotesk aus, dass ich von euch dreien bitte gerne eine Probe hätte, ob ihr der Furcht standhalten könnt. Ich habe leider wieder nur eine 10. Ich habe eine 1. Oh, Yato. Oh, oh. Yato wird, also wenn er das werden könnte, wird er jetzt kreidebleich. Und fühlt blanke Panik in sich aufsteigen. Und du lässt erstmal, du hattest deinen Stab in deiner Hand und den kannst du jetzt erstmal vor Schreck erstmal fallen lassen und fühlst dich wie angewurzelt. Bei Anok, Anok hatte eine 7. Du kannst standhalten, deinem Gefühl, ach du meine Güte, was ist das denn? Aber du müsstest dich entscheiden zwischen, du könntest jetzt die erste Runde nicht reagieren oder, es ist schwer, immer dieses Tough Choice, das ist immer fies, da muss ich immer so schnell nochmal aus dem Hut zaubern. Oder ich kann für 5 Runden lang keine Sonderfähigkeiten benutzen. Naja, nee, wir machen das für eine. Entweder machst du für diese Runde keine Aktion oder du machst für diese Runde keine Spezialfähigkeit. Ja, da ist ja das eine einfach nur schlechter als das andere. Ja, das ist ja keine Choice in dem Sinne. Deswegen sage ich ja, mehrere Runden lang keine Einwände. Ja, grundsätzlich hast du ja die Möglichkeit, also hier steht es nochmal, you succeed in your action, but there's a cost. The guide will give you a choice between 2 setbacks, also 2 Nachteile. Aber ich habe sieben, gell? 6 bis 10, genau, ist tough choice. Ach, es ist 6 bis 10 so ein Schaden. Ja, genau, okay, genau. Sorry. Deswegen, also es klappt. Also ja, aber also, die Choice ist ja nicht tough, weil die eine einfach nur schlechter ist als die andere. Das wollte ich damit sagen, clearly. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber ich will dich jetzt auch gar nicht korrigieren. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Alles gut. Sorry. Okay, dann machen wir das mal. Weil es muss ja auch zum Charakter passen. Ist ja jetzt doof irgendwie, wenn du dich plötzlich einlässt. Das will ich ja jetzt auch nicht. Aber ich kann das ja immer entscheiden. Deswegen ist ja eine tough choice. Ja, und ich kann dann ja die entscheiden, die mein Charakter in Kauf nimmt. Also das so betrachte ich das. Okay, also wir machen das... entweder du... echt schwer. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Also du kannst ja soweit, du verlierst ja die Runde nicht. Okay, so du verlierst die Runde nicht, aber du bist entweder abgelenkt von diesen vielen Fireflies, von diesen vielen Leuchtkäfern, die da irgendwie rumfliegen und deswegen könnte das eventuell Auswirkungen haben auf eine Kampfrunde. Oder du bist nicht als erstes dran, deine Aktion auszuführen. Ich will das wirklich nicht kritisieren, dieses Spielsystem, aber die eine Aktion ist nicht handeln und die andere ist später handeln. Also ist ein später handeln immer weniger schlecht als nicht handeln. Also, das heißt ja nicht, dass du wegen den Fireflies da jetzt, sage ich mal, auf der Stelle stehen bleibst, aber das hat halt irgendeine Auswirkung, so im Sinne von noch vielleicht. Hat das bei einem Streich gegen ein Monster vielleicht nicht so Sinn oder wirst du irgendwie abgelenkt? Sowas. Da war ich etwas unklar. Ich handle später. Du handelst später. Okay. Okay, und Tenira, du warst ja. Ach, ist ja auch tough choice. Haha. Ja. Okay, nehmen wir dasselbe in dem Moment. Willst du später handeln oder willst du der Verwirrung durch diese Fireflies hinnehmen? Na, dann nehme ich mal das andere. Dann bin ich verwirrt von den Fireflies. Okay, das Wesen krabbelt langsam näher. Und, aber als allererstes, also Yato, bei dir passiert einfach erstmal gar nichts. Du kannst natürlich was sagen oder dergleichen. Ja, bitte? Noch einmal nur für mein, fürs Verständnis. Also das Monster fliegt nicht, ne? Das krabbelt so auf seinen Wurzeln rum. Ja, durch das Gras ist es natürlich ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ihr geht davon aus, so wie es wankelt und wie es sich bewegt. Okay. Kommt das zu euch rüber gewatschelt. Okay, alles klar. Yato ist einfach nur erschrocken, sagt gar nichts, macht große Augen und realisiert, dass er seinen Stab fallen gelassen hat und ist in Schockstarre. Dann wäre jetzt für mich die Reihenfolge erst Tenera, dann dieses komische Pilzwesen, dann Arnok und dann Yato, wenn er denn irgendwann mal sich wieder sammeln kann. Das wäre die Reihenfolge. Also Tenera, was möchtest du machen? Das ist ein Kampf, wahrscheinlich. Ja, das denke ich mir, wäre die Frage, also ich habe in meinem Inventar ein Dolch und die Sichel. Wäre die Frage, da wir ja so Waffenstärken und so haben wir ja quasi nicht mit drin. Damit würde ich wahrscheinlich normal angreifen, oder? Genau, also ein Kampf, ich hole dazu nochmal gerade ganz kurz die Regel nochmal kurz da. Also bei einem Kampf ist es gibt einmal die Distanzen, gibt es einmal, kann man mit einem Fernkampfangriff treffen, kann man treffen, ist zu weit weg oder ist ganz nah, sodass du es sofort treffen kannst. So, und bei Waffen ist es so. Wie war das nochmal? Wenn du eine Waffe hast, machst du 2 Schaden und wenn du keine Waffe hast, machst du 1 Schaden. Mir fällt auch gerade ein, weil wir ja diesen Minikampf schon mal hatten, dass ich ja nur noch 8 Abenteuerpunkte habe, weil ich diesen Thorn, das ist ja die einzige, der Magieangriff quasi, den sie hat, diesen Stachel zu schießen, diesen Giftstachel. Und ich hätte halt eine andere Fähigkeit noch, das wäre der Wolf beim Wild Aspect, dass ich quasi heulen kann um bis zu 6 Kreaturen. Da wäre halt die Frage, zählen wir als Kreaturen? Ihr? Wenn das da so steht. Was macht das denn? Also wenn ich heule, dann kann ich bis zu 6 Kreaturen in meiner Nähe Hast verleihen. Ja, das wärt ihr, also Verbündete. Und für die nächste Stunde können wir dann, die verzaubert sind, allen anderen Kreaturen davonrennen. Okay, natürlich die Frage, ob wir einfach abhauen. Ja, könntest du machen. Du bist als Erster am Zug, du kannst überlegen, genau. Oh Leute, so einen Pilz habe ich auch noch nie gesehen. Wollen wir einfach wegrennen? Können wir jetzt noch antworten? Das ist okay. Jato ist dafür, aus dem einfachen Grund, wie erschrocken und angsterfüllt er ist. Stellt euch hinter mich, ich halte es zurück, damit ihr abhauen könnt. Aber du musst doch mitkommen. Ja, ich benutze jetzt meine Fähigkeit Retreat. Okay. Magst du es doch mal kurz erklären für die anderen? Und für ja, bei Retreat führen alle Gegner, die in unserer Nähe sind, einen Angriff gegen mich sofort durch und dann gelingt uns die Flucht automatisch. Mhm. Aber musst du die nicht abwehren dann? Ja, er würde dann den Zorn vom Monster auf sich lenken. Ich nehme einfach einen Attack von jedem Monster, mit dem wir gerade kämpfen. Mhm. Und danach entkommen wir automatisch. Das ist meine Fähigkeit. Mhm. Ja. Also, ich kann auch nicht mehr dazu sagen, außer dass das da so steht. Mhm. Na, ich denke nur gerade an Dinge wie Lebenspunkte und so. Ja, ich dachte, die hat man, aber ich habe halt noch keinen Damage bekommen. Nee, ist ja auch alles noch. Gleich sehen, wie das hier abläuft. Genau. Zu dem grundsätzlichen Kampf, wenn ihr das Grundregelwerk auf Seite 12, da ist das eigentlich alles nochmal ganz kurz drin. Also jeder hat ja 10 Lebenspunkte. Wie gesagt, normale Attacken 1 Schaden, Waffen 2 Schaden und nach der Reihe, genau. Also wir würden dann halt einfach wieder mit dem W20 einfach nur würfeln. Mhm. Aber Lebenspunkte sind ungleich Abenteuerpunkte. Genau. Okay, nur dass ich das nochmal... Okay, das heißt, ich schnappe mir Jato, der hoffentlich mittlerweile seinen Stock aufgesammelt hat, und renne weg. Okay, dann... Jato wehrt sich nicht. Okay, das heißt, Arnok würde jetzt den Treffer kassieren, wenn ich ihn jetzt treffen würde. So, damit die anderen abhauen können. Okay, ich würfe mal für den Pilz. Und der Pilz... lässt einen seiner komischen wurmartigen, wurzelartigen Fangarme nach vorne schlömpeln und versucht dich zu greifen, greift aber ins Leere und stolpert dabei fast ein bisschen. Du darfst gerne deinen Angriff setzen. Nee, ich habe ja keinen Angriff. Ability ist einfach, dass wir jetzt quasi, dass die mich alle angreifen können und danach laufen wir automatisch weg. Na gut, der hat es ja jetzt versucht und da ist nicht wirklich was passiert. Und also ich hätte jetzt gedacht, wir sind jetzt erfolgreich entkommen. Das wäre jetzt meine Annahme gewesen. Aber so hatte ich die Fähigkeit verstanden. Ist die Frage ja jetzt auch... Achso, du hättest... okay, kurz zur Erklärung. Also das heißt, alle werden abgehauen. Du hättest jetzt quasi das Nachsetzen von dem Pilzmonster nochmal ertragen, dafür, dass alle abhauen können. Genau, wir hauen alle ab, aber dafür muss ich halt ohne zu verteidigen oder so diese Attacks von diesen Gegnern nehmen. Dann hast du ja Doppelglück gehabt. Dann ist ja quasi nichts passiert und das Viech greift ins Leere. Genau, und dafür habe ich dann halt diese AP bezahlt. Gut, dann ist ja alles okay. Dann ist ja das Viech greift ins Leere, ihr gebt Fersengeld. Also du musstest noch nicht mal irgendwie dich nochmal größer damit auseinandersetzen mit dem Viech und als es auch ausschlagen wollte, wonach dir, hat es auch wieder so ein paar von diesen komischen Glühwürmchen verloren, die im Kreis fliegen, wieder in das Wesen zurück. Und ihr gebt Fersengeld weiter gern Osten, die rote Ebene, die rote Grasebene entlang. Und nach einer Weile, wie ich schon anfange zu schnaufen, könnt ihr das Wesen nicht mehr sehen. Es ist entweder wieder im Gras verschwunden oder ihr seid einfach weit genug gelaufen. Ach du meine Güte, was war denn das? Ein furchtbarer Pilzdämon, wie Anok gesagt hat. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob mir dieser Kontinent gefällt, um ehrlich zu sein. Ich habe mal kurz eine Out-of-Character-Frage. Wäre da auf das Vieh draufgegangen, hättet ihr nicht einen Ameisenbären gehabt, der sich einpischert? Also wäre das gut gelaufen? Wärst du dann draufgegangen? Sorry, ich verstehe es gerade nicht. Naja, wenn ihr hättet ja am Anfang eine Probe rauszukriegen, ob ihr euch irgendwie fürchtet vor dem Wesen oder sowas. Und wäre das besser gelaufen, wärst du dann draufgegangen auf das Wesen? Hättest du es attackiert? Charakter her. Nee, weil ich habe ja extra die Fähigkeit Counter-Attack und ich attacke halt einfach, wenn die Gegner mich angreifen. Das ist der Punkt. Okay. Also ich hätte halt so lange gewartet, bis der mich angreift und hätte dann einen Counter-Attack gemacht. Ja, das wäre, ich weiß ja, was das Wesen kann, das wäre noch ganz interessant geworden. Aber okay, gut, dann habt ihr Fersengeld gegeben und wart heldenhafte Weglaufer. Ist es dieser Moment, wo quasi so die Spieler eine Stunde Abenteuer übersprungen haben, weil irgendjemand so, okay, wir laufen jetzt einfach mit meiner Ability weg. Nein. Es wäre interessant geworden, die Problemlösung, aber ihr habt quasi das Problem von vornherein mit dem Knüppel erschlagen und gesagt, nein, wir laufen jetzt keine weg. Probleme. Tschüss. Harmonie. Okay. Naja, angesichts der Situation, dass alle so Angst vor dem hatten und so, das erschien mir einfach als die sinnvollste Strategie. Und dann wurde es auch noch vorgeschlagen, dass wir abhauen. Und dann dachte ich mir, naja, dann ist ja wohl meine Fähigkeit gefragt. Okay. Sehr gut. Cool. Ihr, nachdem ihr euch etwas gesammelt habt, ihr setzt euren Weg fort und zwischendurch kommt ihr dann doch tatsächlich an einem größeren Geröllhaufen vorbei und Nira sieht dort etwas herausragen. Es ist bei näherer Betrachtung eines dieser Tücher, die irgendwie in einem strahlenden Gelb da unter mehreren Felsen eingeklemmt wurden. Das heißt, ihr befindet euch anscheinend noch auf dem richtigen Weg. Schaut doch mal, das ist eins der Tücher, die ich meinte. Und sie läuft hin und zupft dran rum und zeigt das den anderen, aber ohne es aus diesem Felsen rauszuziehen natürlich. Ich hab ja gesagt, wir müssen nach Osten. Da sind wir ja auf dem richtigen Weg. Ja, immerhin etwas. Der Rückweg übrigens wäre für euch wesentlich einfacher, weil ihr habt das ja inzwischen ziemlich platt getrampelt. Das heißt, hin ist vielleicht schwierig, dann irgendwie rauszukriegen, wo ihr lang müsst, aber zurück sollte eigentlich, wenn ihr nicht zu lange Zeit dann verwendet, eigentlich ganz gut laufen. Okay. Also der Pfad ist jetzt schon nicht mehr so eindeutig auszumachen, wo es jetzt durch diese Gräser geht. Nee, das nicht mehr. Also je weiter ihr dann gen Osten geht, desto schwieriger wird es. Wahrscheinlich liegt das auch, also auch deswegen, diese ganze Geschichte mit diesen Tüchern dann halt, damit man es irgendwie nochmal nachvollziehen kann. Okay, alles klar. Ja, ich habe immer noch diese, Entschuldigung, ich habe immer noch diese Adlerfähigkeit, dass ich halt Dinge in der Ferne besser sehen kann, auch Sachen, die eben nicht wirklich zu bemerken sind. Mhm. Also ich habe quasi für so ein paar Minuten diesen Scharfsinn. Mhm. Aber gilt das nicht nur für die eine Szene, die wir gerade schon gemacht hatten? Und das ist doch jetzt wieder abgeklungen, oder? Ja, den habe ich dann ja gar nicht benutzt. Mhm. Ach so. Das wäre jetzt quasi eher nicht im Kampf, um zu sehen, ob ich von da aus weitere Tücher sehe. Okay. I see. Ich hole mal mein Fernglas raus, ja. Und, vielleicht probieren wir das erstmal, ja. Und mach da auch mit. Achso. Na gut, soll ich mal mit dem Fernglas schauen? Ja, dann guck gerne. 13, oh, das ist doch gut. Theoretisch müsste Tenira dann außer sie möchte noch irgendwas anderes gucken, gar nicht weiter gucken, weil dir, nachdem du dich auf diesem Geröllhaufen so ein bisschen, also erhöht etwas gesetzt hast, kannst du dann schon sehen, dass in etwas größerer Distanz ein dicker Pilzstamm auch wohl, ob da irgendwas dran genagelt wurde oder sowas, was du von deiner Position jetzt ganz gut sehen kannst, aber es ist schon ein bisschen weiter weg. Also ihr hättet einen Pfad. Also mit einem Pfad meinst du, also wir wissen, wo wir hin müssen. Wir sehen den Wink mit dem Zaunpfeil, hättet ihr verstanden, genau. Okay. Mhm. Beim Pfad denke ich immer an so einen Trampelweg. Ja gut, dann folgen wir dem natürlich und auf geht's. Okay. Wenn es okay ist, wir gehen ja nämlich mal an, jetzt nicht gemächlich, aber auch nicht, wir rennen ja auch nicht. Wird sich Yato mal ein bisschen was von dem roten Gras abzupfen und seine Kerze rausholen, die ja immer, also Yato hat eine Kerze, die also quasi sein einziges magisches Artefakt nicht, aber der einzige magische Gegenstand, den er noch von der Universität hat, ist halt so eine Kerze, die halt immer auch im Regen und so weiter halt immer entflammt auf magische Art und Weise und wird einfach nur mal aus wissenschaftlicher Neugier ausprobieren, ob man so einen Grashalm anzünden kann oder nicht. Und ja, du kannst den anzünden, der gibt aber nicht, der vermickert dann halt irgendwie relativ schnell, sodass er sich vielleicht als in großen Mengen als Zunder eignen würde, vielleicht, wenn man ganz viel. Oh, aber, okay. So eine Handvoll reicht dafür nicht, nein. Okay. Aber prinzipiell ist es brennbar. Okay. Ihr folgt dem Weg noch etwas weiter gen Osten und es neigt schon so langsam dazu. Entschuldigung, Tenira, habe ich dich jetzt übergangen. Wolltest du doch nochmal deine scharfen Sinne benutzen oder sagtest du jetzt nö? Nee, ich vertraue Anok und stiefel fröhlich in der Gegend mit herum. Okay. Ulkigerweise hin und wieder, aber auch nur wirklich selten und weit dazwischen, seht ihr nochmal vereinzelt ein einzelnes Glühwürmchen. Oder Licht, wenn wir es mal Licht. Aber nicht in der Konzentration, wie ihr das bei diesem ekligen Pilzwesen-Ding gesehen habt. Also anscheinend ist das vielleicht sogar... Diese Pilzdämonen, die sind hier überall, die wohnen hier. Wir müssen aufpassen. Ist die Stunde schon vorbei, wo ich diesen Gefahrensinn aktiviert habe? Nee, das wäre jetzt ziemlich am Ende davon. Also jetzt wärst du dir noch sicher, dass du noch was merken würdest. Mhm. Ich glaube, hier ist aktuell nichts in der Gegend. Ich glaube, das sind wirklich nur diese Glühwürmchen. Das ist gut. Noch so ein Pilzmonster möchte ich nicht unbedingt über den Weg laufen. Beeilen wir uns lieber, dass wir schnell dort ankommen zum Außenposten. Oder warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Der Außenposten war noch nicht das, wo wir waren, ne? Das war ja nur der Ausguck. Nee, es war nur ein Ausguck. Es geht ja wirklich dann um so eine Art Forschungs... Forschungs... ne? Ja, Lager. Genau, okay. Ja. Okay. Ihr folgt weiter den Weg nach Osten. Und hier und da findet ihr auch nach etwas suchen, ihr wisst ja, wonach ihr suchen müsst, diese gelben Tücher. Und es wird langsam schon dunkel. Ihr müsst also eure Laterne oder Fackel oder eure Kerze bald zur Hilfe nehmen. Mhm. Und ihr könnt dann tatsächlich doch schon sehen, wie diese großen violetten Pilzwälder langsam anfangen. Und der ist recht breit gewachsen und auch recht hoch gewachsen. Also so wie wir selber halt Wälder kennen, ist es halt komplett mit violetten Pilzen ausstaffiert. Mit richtig fleischigen großen Kappen und Stämme, die schon ziemlich hoch in die Lüfte gefahren. Und dadurch, dass diese Schirme so groß und fleischig sind, ist das auch das Problem, dass da erst recht nicht viel Licht zwischen die Pilzstämme fällt. Und bisher, von dem wie ihr jetzt die Tücher gefunden habt, scheint das richtig. Okay. Puh. Ich find, sehen ja, die nicht beeindruckend aus? Oh, ich hab... Nach dem, was wir uns eben, was uns eben passiert, ist gruselig, wenn du mich fragst, Senira, aber beeindruckend? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ein Pilz, schau, wie groß der ist. Und sie läuft dann mit ihrem Dolch hin und kratzt so ein bisschen was von der, nennt man das Rinde, also von dem Pilzstamm im Grunde ab, um sich das genauer anzuschauen. Das hat eine, auch wieder eine harte, aber dennoch fast fleischliche Konsistenz, wenn ihr da ein bisschen was abschabst in dem Moment. Und es riecht etwas moderig. Es ist weiß. Und also wenn die sowas benutzen, um Häuser zu bauen oder irgendwas, dann müssen die irgendwelche Schritte danach noch machen. Weil darin irgendwie sich damit eine Butze zu bauen oder ein Zelt oder was auch immer. Also, Und daraus sollen jetzt diese komischen Pilzrucksäcke sein? Und sie biegt dieses Ding, was sie da rausgeschnitten hat, so ein bisschen hin und her. Das bröselt schon. Oh, das scheint mir nicht sehr vertrauenserweckend zu sein. Yato wird sich auch ein bisschen was von dem Pilz abschaben und es klingt doof, aber aus wissenschaftlicher Neugier wird auch er das auch einmal anzünden wollen. Alles am Anzünden. Es ist wichtig, als jemand, der unter Umständen mit Feuer zaubert, möchte man ja auch nicht einen neuen Kontinent in Brand stecken. diese Pilzrinde zeigt sich unbeeindruckt von den Zündeleien, die du da versuchst. Okay. Das ist good to know. Okay. Wenn ich mal ganz, ganz vorsichtig... Ah, wobei, das ist wahrscheinlich naiv und das wird Yato nicht machen. Nee, da ist jetzt nicht einfach wilde Pilze. Steckt euch einfach alles in den Mund, was ihr seht. Das wäre aber mein erster Tipp gewesen, was du mit diesem Pilz machst. Du isst Ameisen, hallo? Ja. Kann man es essen, kann man es anzünden? Sonst ist es egal. jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir wohl in diesen Wald. Das wird bestimmt nicht so einfach, da drin die Orientierung zu behalten, oder? Lasst uns lieber erstmal hier am Rande des Waldes nächtigen. Es wird doch schon langsam dunkel. Ich frage mich, also ob das einen Unterschied macht. Aber ihr wisst ja, dass ich ein begabtes Medium bin und tatsächlich kann ich im Dunkeln sehen. Wenn ich möchte. Für den Hinterkopf für alle, ich habe ja dieses Nature's Watch, was ich eben schon kurz angesprochen habe. Und da darf ich mir für die nächste Stunde zwei Sinne aussuchen, die ich quasi schärfe. Und dazu gehört zufällig auch im Dunkeln sehen. Ah, okay. Wie ist denn jetzt bei Yato der Erschöpfungsgrad von dem Marsch? Also ihr seid schon auf jeden Fall schneller angekommen als irgendwie erwartet. Also habt ihr auch einen strammen Schritt geleistet. Aber das könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wenn Anok war ja immer so, jetzt aber los und jetzt und los und jetzt muss er jetzt aber. Also wahrscheinlich hat er einen guten Teil dazu beigetragen, dass ihr so schnell auch unterwegs gewesen seid. Von der Konstitution, weiß ich nicht, sag du es, wie gut nimmst du den Schritt? Ach so, ja. Ich wollte also jetzt weniger, dass du Yato einschätzt, als die den Weg, also wenn du jetzt sagst, dass wir schon irgendwie 8 Stunden auf den Beinen waren, unterwegs waren und wir ja doch ein bisschen was auch an Gepäck dabei hatten, dann noch kurz einen krassen Adrenalinschub, dann würde Yato Anok schon zustimmen, dass es unabhängig von der Dunkelheit bestimmt ganz klug wäre, erstmal ein Päuschen zu machen. Wenn du sagst, wir sind jetzt innerhalb von 1,5 Stunden da angekommen, ja, mein Gott, kann man auch weitergehen. Das war schon jetzt auch nicht ganz unanstrengend. Also mich persönlich als Henrik hätte es angestrengt. Okay. Ja. Also dunkel ist es ja vermutlich so oder so in diesem Wald. Aber gegen eine Pause hätte ich ehrlich gesagt auch nichts. Auch so ein bisschen auf den Schock. Ich würde das gerne erst einmal sacken lassen. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Wald noch mehr solcher Gefahren auf uns lauern. Okay. Da bin ich mir fast sicher. Tenira ist ja eher unbeschwert, das heißt, sie fängt jetzt an, ihr Zelt aufzubauen. Ja. Wer wann Wache hält gegen die bösartigen Pilzdämonen? Das ist mir recht egal. Ich kann auch gerne anfangen und dann, wie lange schlaft ihr denn in der Regel? Wie viel Schlaf braucht ihr denn? Ach so, 10-11 Stunden vielleicht? Oh. Nee, ich glaube, dann sollten vielleicht Anok und ich uns einfach die Wache aufteilen. Weil sonst schlafen wir einen halben Tag. Jeder sollte hier seinen Teil machen. Ja gut. Kannst du auch ein bisschen weniger schlafen, Tenira? Das ist schon ganz schön viel. Eine Frage, die mein Leben bestimmt. Also ich brauche tatsächlich schon ein paar gewisse Stunden Schlaf, aber wenn ihr mich nicht weckt, dann wird es schon gehen. Sehr gut. Dann, ich fange gerne an. Dann legt euch doch erstmal hin und ich werde euch so in 3-4 Stunden werde ich, weiß nicht, Anok, soll ich dich dann zuerst aufwecken? Dann kann Tenira zumindest ein Stück schlafen. Okay. Okay, also erste, nochmal kurz zum Festhalten. Also ihr baut euch ein Lager auf und Yato möchte die erste Schicht übernehmen. Mhm. Danach Anok. Ja. Und danach Tenira. Okay. Gut, dass ihr euch Lager aufgebaut habt, denn wenn ihr jetzt also am Rande vom Pilzwald euch das alles aufbaut, es geht dann doch relativ schnell, bis es dann dunkel wird. Und ihr habt dann die Möglichkeit, ich mach mal hier die Zikaden ein bisschen leiser. Das ist ja hier. So. Habt ein kleines Feuerchen mit dazu. Und könnt euch in eurer behelfsmäßigen Unterkunft euch soweit hinlegen. Ist natürlich auf Reisen, also Tenira ist da bestimmt Besseres gewöhnt. Und es ist ja trotzdem alles aufregend. Also mal gucken, ob du so einen guten Schlaf bekommst. Anok, ich könnte mir vorstellen, bei dir, weiß nicht, du macht dir das viel aus, draußen zu pennen? Irgendwie wild zu schlafen? Naja, wenn man nicht in der Höhle schläft, ist immer nicht gut. Yato, ich hätte gerne mal eine Probe von dir. Sehr wohl. So, jetzt nicht noch eine 1, sondern eine 10. Okay. Deine Schicht verläuft ziemlich ereignislos. Du guckst dich halt nach wie vor um, horchst mal in den Pilzwald hinein und guckst auch, ob du wieder diese Lichter siehst. Von diesen Glühwürmchen oder was auch immer das ist. Mhm. Und du siehst ab und an auch wieder welche, aber nicht irgendwie was, das sich in den Feldern groß was bewegt, irgendwas anschleicht. Oder dass du eine große Konzentration von denen siehst. Anscheinend gehören die einfach ein gewisses Maß zum Bild auf diesen Ebenen mit dazu. Ab und an flattert irgendwas mit Schwingen aus dem Pilzwald. Und dann erschreckst du dich vielleicht auch mal. Aber alles in Ordnung. Du kannst dich jetzt gerne hinlegen, wenn du möchtest. Und dann wäre es Anok-Schicht. Ja, also was Yato vielleicht nochmal machen würde, ist aber, wobei, nee, egal, macht er heute nicht, ist anstrengend gewesen. Ich würde zu Anok gehen, ihn sanft wach rütteln und sagen, deine Schicht und mich dann in mein Zelt, in meinen Schlafsack legen und schlafi schlafi machen. Anok, auch von dir hätte ich gerne eine Probe. 16. Deine Schicht verläuft auch so. Du hast deinen Speer immer griffbereit, bist aufmerksam, bleibst auch ganz gut wach. Das gelingt dir. Also du nimmst die Sache heute anscheinend schon ernst. Und außerdem bist du ja auch drin geübt, Wache zu halten. Also das ist ja dein Ding. Das kennst du ja sehr gut. Ja. Und auch hier, du teilst die Eindrücke beobachtet hier, die Lichter, auch ab und an fliegt irgendwas aus den Pilzwäldern heraus, was aber jetzt keine unmittelbare Gefahr darstellt. Und dir fällt aber auf, dass etwas in den Pilzwald hinein ein schwaches Schwarzlicht leuchtet, also etwas, was wirklich von wo Licht ausgeht, aber was irgendwie auch nicht so richtig, was kein helles Licht ist und was auch keins von diesen Glühwürmchen-Dingern sein kann, weil es auch an der Stelle bleibt. Ungefähr ja, 100, vielleicht 80 Schritte entfernt. Dann mache ich mal meine Öllampe an. Mhm. Und wird dann ganz vorsichtig und leise in diese Richtung gehen. Okay. Die ersten gehst durch zwischen den ersten Pilzstämmen durch und dieser modrige Geruch scheint Teil des Waldes hier zu sein. Einiges an Moos auch, was einen festen Tritt. Was natürlich völlig da fehlt, ist Blätter. So, das gibt's ja hier da ja nicht, aber du hast immer mal wieder so weiße Flächen, so als ob oben irgendwie von den Lamellen irgendwie was abbricht und musst ein bisschen aufpassen, dass du da nicht irgendwie auf was Crunchiges trittst. Und dieses Licht ist von einer kleinen Laterne ausgehend. Und diese Laterne signalisiert wohl einen kleinen Abstieg. Das hattet ihr im vorher nicht sehen können, aber irgendwie dadurch, dass es jetzt vollkommen dunkel ist und gar kein Licht mehr da irgendwie durchkommt. Und die leuchtet permanent. Die ist also, an. Die ist an. Okay. Ist das eine Fino-Lampe? Möglich. So. Also du kannst Fino auch behandeln, dass es dunkel leuchtet, ja. Ich schaue mal in diesen Abstieg hinunter und dann geht's da einfach in eine Höhle oder ist das einfach den Berg runter? Das scheint in eine Höhle runter zu gehen, aus der auch weiter schwaches Licht kommt und soweit du das beurteilen kannst, am Eingang sind die Wände nicht irgendwie geformt, nicht irgendwie geschlagen, sondern geformt. Das kenne ich ja von zu Hause so. Ich würde dann mal umdrehen und die anderen aufwecken. Okay. Es ist schon Tag, Anok? Da ist eine Höhle. Und da ist Licht. Irgendwelche Leute sind hier. Wir sollten uns das anschauen. Oh, nee. Ist denn meine Schicht schon angefangen? Musst du uns jetzt wecken? Da sind Leute. Ja, und was sagen sie? Das weiß ich nicht. Die könnten gefährlich sein. Sonst red doch erstmal mit ihnen und wir schlafen so lange weiter. Okay. Ist euch klar, wie gefährlich das sein könnte? Wir sind hier mitten in der Wildnis und da sind irgendwelche Lampen, die in irgendeine Tiefe, in irgendeine Höhle gehen. Hier könnten irgendwo in der Nähe Leute sein, die gefährlich sind. Okay. Yato ist jetzt wach. Ja, du hast recht, Anok. Gib mir eine Sekunde. Und Yato krabbelt aus seinem Zelt und macht sich bereit, irgendwo hinzugehen. Ja, Tenira ist nicht erfreut, krabbelt nochmal in ihr Zelt, denn sie muss sich ja erst fertig machen und kommt dann aber auch in annehmbarer Zeit wieder daraus hervor. Wo sind jetzt deine Leute? Ich gehe da hin, ich sage einfach gar nichts. Das ist schon genervt von euch. Ihr nehmt das gar nicht ernst hier. Ja gut, Yato läuft hinterher. Ach so, jetzt wäre natürlich aber ein super Moment. Also Tenira hat ja keine Fackel oder so dabei, aber sie könnte halt einmal ihr Nature's Watch einsetzen, weil sie neben der Dark Side, also dass sie eben, sie sieht es nicht komplett hell, sondern sie sieht die Dunkelheit so, als wäre es halt leicht beleuchtet. Und sie hat aber gleichzeitig auch noch so einen Infrablick. Also alles, was irgendwie Wärme ausstrahlt, kann sie sehen und das auch durch Wände hindurch. Ah, okay. Oh, das. Dann, wie lange gilt das? Die nächste Stunde. Okay, das muss ich mir mal aufschreiben. Yato macht einfach nur seine Kerze an. In der einen Hand und in der anderen hat er seinen Stab. Ja, ich gehe ja dann eh mit der Lampe voraus, also. Okay. Ihr befindet euch wieder an dem Eingang, wo tatsächlich eine kleine Phenolampe Schwarzlicht leuchtet. Und es ist einfach ein Abgang wohl in eine Höhle. Und wie schon beschrieben, die Wände wurden wohl geformt und nicht typisch geschlagen. Und dort rein seht ihr dann wieder eine schwache Beleuchtung. Um euch herum, Pilzwald. Gehen wir. Oh, okay. Geht voraus, die Höhle runter. Ja, oh, ich lauf mal hinterher. Ich hätte gesagt, sie bleibt jetzt an der Seite nochmal so stehen, weil sie ist ja eben dieses, oh mein Gott, verbunden mit der Natur und Medium und so, und würde dann ihre Hand einmal gegen diese Wand legen und einfach sehen, ob sie sich auf irgendwas konzentrieren kann, also auch in Bezug eben auf diese Infra-Sight, die sie gerade hat. Also ob du was siehst eigentlich. Es ist halt nicht genau definiert, wie weit die reicht. Also kommt ja auch drauf an, wie groß die Höhle ist, aber einfach mal um gegen zu checken, ob sie jetzt schon irgendwas wahrnehmen kann. Was du wahrnehmen kannst, ist, dass wo eine Licht- bzw. oder eine Wärmequelle in einer Distanz in dieser Höhle flackert. Aber wie weit rein oder die weitere Details sind dir nicht offen. Also wird aber es ist auch nur eine, das heißt. Es ist eine größere, ja. Größere. Als diese Laterne zum Beispiel. Mhm. Dann sage ich auch erstmal nichts dazu, weil das, glaube ich, der Gruppe in dem Moment nicht so viel bringt. Wahrscheinlich sind wir noch nicht nah genug dran. Yato, mach mal bitte eine Probe. Sehr wohl. Eine 15. Anno, mach mal bitte eine Probe. 3. Ich habe nichts gesehen. Ihr geht durch diesen Torbogen, schaut hinunter und Arno geht ja vor und du merkst, wie du einen Widerstand am Bein kurz spürtest, der dann aber schlagartig sich in Luft auflöst. Es gibt ein kleines Geräusch. Und Yato, möchtest du irgendwas tun? Das Geräusch höre ich, aber ich spüre ja nichts. Nee. Hast du das auch gehört, Anok? Nein. Okay. Also ich habe ja aber auch meine Kerze. Sehe ich denn, also ich gucke da hin, wo das Geräusch herkommt. Sehe ich da was? Das Geräusch, also du guckst gen Boden und du siehst, also Dreckboden. Und als du dich etwas weiter links und rechts guckst, siehst du, wie die Luft etwas wabert. Wohl habt ihr gerade eben irgendeine Art von Vorrichtung oder Falle ausgelöst und es strömt eine Art, irgendwas strömt da von links und rechts von den Höhenwänden langsam euch entgegen. Macht mal bitte noch eine Probe. Mhm. Bin ich schon bei den anderen beiden? Nee, also du, ich auch? Deswegen war das ja wichtig gerade. Du hast ja gesagt, du bleibst ein bisschen zurück und lehnst dich erstmal an eine Wand und guckst nach also, Feuer und Licht. Was man halt so tut, ne? Ich hab die 11. 18. Ja, du hast 18. Tut mir leid, dass du schon wieder, aber ja, du wirst unglaublich müde und musst deine Augen fallen zu. Anok. Okay. Du merkst, wie irgendwas auf dich einwirkt, aber ja, aber du kannst wach bleiben. Und hinter dir machst du blub und Yato ist schon wieder am Schlafen anscheinend. Tenira kann das aber sehen. Also in der Distanz kann sie das sehen, aber nicht dieses wabernde Gas oder was das ist, nur plötzlich Yato ist einfach umgefallen. Yato? Ich versuche Yato zu packen und ihn mitzuschleifen, damit wir da rauskommen, weiter nach vorne, weiter tiefer. Weiter tiefer rein, okay. Na, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen näher an den Höhleneingang gehen und die anderen mal fragen, was da los ist. Anok, was ist mit Yato passiert? Was macht ihr da drin? Ich zerr ihn einfach, ich habe ihn ja gepackt und ich versuche ihn jetzt da aus dem Gefahrenbereich weiter nach unten zu bringen. Aber antwortest du mir oder nicht? Nein. Tiefer in die Höhle aus dem Gefahren. Mach das einfach. Na, ist die Frage, weil sie würde jetzt halt nicht einfach hinterherrennen. Dafür ist sie dann auch ein bisschen zu ängstlich. Es wäre halt die Frage, ob ich jetzt nochmal diesen Gefahrensinn einsetze, weil der wird ja wahrscheinlich, also der ja einfach sagt, da ist irgendwas, das würde dann wahrscheinlich verhindern, dass sie in die Höhle reingeht, aber sonst... Also sie würde ja nicht einfach so hinterhergehen. Ich müsste ja jetzt irgendwie prüfen, ob das gefährlich ist, was da passiert, weil ich ja keine Antwort bekomme. Wonach willst du denn gucken? Sagen wir es doch mal so. Wonach willst du denn gucken? Beschreib doch mal. Also Tenira weiß ja gerade nicht, was mit Yato passiert ist und bekommt auch keine Antwort von Anok. Das heißt, sie müsste jetzt ja abwägen, gehe ich hinterher und versuche zu helfen oder bleibe ich lieber da, um mich selber zu retten irgendwie. Mhm. Ne, du bist ja ein bisschen näher gekommen, hast du gesagt. Mhm. Und es ist nicht ganz die Stelle, wo die beiden, wo Yato irgendwie eingesackt ist, aber du merkst halt schon, irgendwas muss hier gewesen sein, irgendwas muss hier passiert sein. Du siehst jetzt aber keine Kreatur, deine Infrasicht und auch deine. Gut, was dir ein bisschen hilft, ist die Dunkelsicht in dem Moment. Das muss ich dir zugutekommen lassen und du siehst einen kleinen Strick, der wo durchtrennt wurde, auf dem Boden liegen. Das muss ist ich dir zugutehalten. Ist denn diese Gefahr dann jetzt vorbei? Also könnte Tenira da durchgehen und es würde nicht passieren, weil dieser Dampf quasi schon durchgelassen ist? Oder würde ihr das auch passieren? Du hast kein zischendes Geräusch. Das kann jetzt alles heilen bedeuten. Kann ich einfach würfeln, um zu schauen, ob sie jetzt denkt, dass sie gehen kann oder nicht? Also du schminkst da nichts. Du siehst da jetzt auch unmittelbar nicht irgendwas. Du siehst halt nur diese durchgeschnittene Seil oder Strick oder was auch immer das Kleine da unten auf dem Boden ist. Yato wird runtergezogen in die tödliche Todeshöhle. Die nächste Falle am besten gleich. Und, naja. Das ist ja jetzt schon eine sehr negative Interpretation. Okay, das heißt, Tenira wägt ab und schaut und sagt, okay, da war offenbar irgendwas, was das ausgelöst hat, aber scheint vorbei zu sein und läuft dann den anderen beiden nach. Okay. Na, anscheinend müssen wir ja entkommen, wenn schon der Spielleiter sagt, das ist eine finstere Todeshöhle. Sollten wir vielleicht doch lieber umdrehen. Tenira ist passiert. Nein, aber ich bin ja ein bisschen, ich bin ja schlecht zu überzeugen von dem, wenn ich mir das jetzt in den Kopf gesetzt habe. Also ich gehe da natürlich weiter. Tenira, es passiert nichts. Es ist sehr gut. Es passiert nichts und du kannst tendenziell zu den anderen beiden aufschließen, weil das wird ja auch ein bisschen ein Ameisenbären runterzuziehen, wird ja trotzdem der Kessel eingeholt. Anok, was ist da eben passiert? Ich weiß es nicht, da waren irgendwelche Gase, glaube ich. Ja, ihr seid irgendwo drüber gestolpert, da lag ein Seil am Boden. War das vielleicht eine Falle? Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist vielleicht irgendein Tunnelgas, das nach oben strömt. Deswegen sind wir nach unten. Und was ist mit Yato? Yato! Und sie rüttelt so ein bisschen an ihm, um ihn aufzuwecken. Noch ist er erfolgreich? Nicht, noch, okay. ist er, noch ist er nicht wach zu kriegen. Noch. Aber ihr merkt, vielleicht habe ich Kräuter dabei. Sorry, Yato, du musst jetzt einen neuen Charakter machen. Er atmet, ihr merkt, da ist noch Puls. Das ist okay. Also wenn ihr das überprüft, ihr merkt, der lebt. Der ist nur ausgenockt, schlafend. Willst du wirklich weiter reingehen? Natürlich, wir müssen herausfinden, wer hier versucht hat, uns so hinterlistig zu vergiften. Ja, aber Yato schläft doch. Willst du ihn den ganzen Weg tragen? Ja, seid ihr ein bisschen weiter runter jetzt. Und die Höhle ist nach wie vor schwach beleuchtet mit ähnlichen Finoleuchten. Und ihr seht, dass am Ende dieses Abgangs es einmal links und einmal rechts geht. Und ihr hört, sollte mal vielleicht auch wieder das Feuer leer machen, weil ihr ausmachen, weil ihr seid ja gar nicht mehr am Campfire. Aha. Und es ist, ihr hört jetzt erstmal da unten nichts. Sehe ich irgendwelche anderen Wärmequellen? Du kannst nach wie vor die eine größere Wärmequelle sehen, die wohl ein oder zwei Räume weiter sein könnte, ja. Anok, ich glaube, hier ist ein großes Feuer in der Nähe. Also große Kamin oder so eine größere Feuerschale, sowas in der Richtung. Ja. Sollen auf jeden Fall ist da eine große Wärmequelle. Sollen wir da hin? Meinst du, das weckt Yato auf? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen verführt, ihm einfach irgendwelche Kräuter unter die Nase zu halten aus meinem Kräuterbündel, um zu schauen, ob er davon aufwacht. Wir könnten auch versuchen, ihm Meerschwein den guten Tunnelbeißer einzuflößen. Vielleicht hilft das. Ah, dein Schnaps. Ja, super Idee. Ja. Okay, ja? Ich mach das. Wenn das schon, ich habe es ja eher so als ahnungslos vorgeschlagen, aber ja, du meintest halt, wenn es schon für Yato wird. dann hätte ich gerne eine Probe von Yato. Okay. Du bist der Empfangender. 9. 9, okay. Du merkst, also du warst ja ausgenackt und du merkst, wie plötzlich dein Mund brennt, dein Hals brennt, dein Magen brennt, alles brennt und du reißt plötzlich die Augen auf und musst irgendeine Flüssigkeit sofort rausspucken und wachst mit großen Augen wieder auf. Das war ja wirklich eine gute Idee. Hat ja funktioniert. Ja, du bist wieder da. Bin ich noch auf dem Arm von Anok? Oh. So ein kleines oder Baby. Hast du mich abgesetzt? Naja, ich habe dich eher so am Boden gehalten und habe dir das halt so eingeflößt. Ach so, ja, also, okay. Ich habe dich höchstens gestützt. Was ist passiert? Ich erinnere mich nur noch, dass irgendwas da gewabert hat. Da war so ein gefährliches Gas. Die haben versucht, zu vergiften. Ich glaube, du bist über eine Falle gestolpert, Yato. Da lag ein Seil am Boden. Hast du was gemerkt? Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Ich hätte sogar ein Geräusch gehabt. Ich habe es aber vergessen abzuspielen. Jetzt in seiner Erinnerung. Tu es. Ja. Warte. Ich erinnere mich zurück. Ja, es klang wie ein Seil, das zuschnappt, wegschnappt, kaputt geht. Irgendeine Falle, ja, es kann gut eine Falle gewesen sein. Warum sind wir noch in der Höhle? Das musst du Anok fragen. Habe ich eigentlich, ich habe alles dabei noch, ne? Also auch mein Stab und so. Das ja, ist ja, das ist okay, das ist okay. Okay. Anok, warum? Okay. Wir müssen vorsichtig sein, Anok. Hier sind Fallen. Stimmt nicht. Aber naja. Ich würde wieder. Ja, also Yato ist nicht so begeistert. Das hat ihn ganz schön mitgenommen. Irgendwie in die Höhle. Erst so schlafen, aufwachen, schlafen. Tunnelbeißer aufwachen. Das ist eine der unangenehmsten Arten aufzuwachen in seinem Erfahrungsschatz. Riesenpilz. Ja, glücklich ist Yato nicht. Yato wird gerne wieder in sein Zelt. Und das teilt er der Gruppe auch mit, aber. Ja, und Timira wird sich jetzt, glaube ich, erstmal umschauen, um zu checken, ob wir in verschiedene Richtungen gehen können oder nur in eine. Und eben mit ihrer Dunkelsicht einmal abzuchecken, ob da irgendwo Seile sein könnten, zum Beispiel. Also wenn du eine Probe, also was ihr alle seht und was Tenera natürlich ganz besonders gut sieht, ist, dass ein Weg einmal nach links und einmal nach rechts führt. Beide sind schwach beleuchtet, sind ebenso, wie habe ich es gesagt, geformt und nicht geschlagen. Also das ist schon irgendwie, naja, und der Boden ist aus, auch aus mehr oder weniger, so klein, manchmal sind so kleine Platten dazwischen, manchmal ist es einfach nur der Dreck. Und wenn du nach links guckst, siehst du, dass der Gang relativ kurz, relativ schnell so einen kleinen Knick macht. Und wenn du nach rechts guckst, siehst du, dass nach einer ganzen Weile erst der Knick nach links weitergeht. Das Licht, was du siehst, wenn du dich drauf konzentrierst, ist, du würdest eher schätzen, wenn du nicht nach links oder rechts, sondern geradeaus guckst, vielleicht ein oder zwei, eher zwei Räume weiter entfernt. Aber ich kann nicht abschätzen, ob ich besser links oder rechts lang gehe. Nee. Es ist still in dieser Höhle. Anok, was ist denn unser Ziel? Herausfinden, wer hier im Wald so eine Höhle gebaut hat. Also Yato, ich habe es Anok eben schon gesagt, ich sehe eine große Wärmequelle. Ich kann dir aber nicht sagen, was das ist. Und leider kann ich dir auch nicht sagen, ob wir besser rechts oder links gehen sollten. Das heißt, es ist eigentlich eher Zufall, wo wir da rauskommen. Achso, und Kent, mach bitte nochmal eine Probe, ob du. Du wolltest ja nach Fallen gucken. Mach doch bitte auch noch eine Probe. Ja. Mhm. Eine 7. Du siehst keine. Bin ich jemals schon über 10 gekommen? Ich glaube nicht. Aber ich sehe auch keine Fallen, also vielleicht ist das was Gutes. Ja, ich weiß es nicht. Ihr müsst das entscheiden. Ich komme einfach mit und hoffentlich lösen wir nicht noch eine Falle aus. Wir sollten vorsichtig sein. Ich habe auch keinen Plan. Also wir können einfach in irgendeine Richtung gehen, aber ich habe auch keine Münze, die man werfen könnte. Oder teilen wir uns auf? Also out of game ist das natürlich also immer die beste Idee in jedem Pen and Paper Abenteuer. Na, die Nira ist ja manchmal ein bisschen naiv, die stellt sich das halt sehr einfach vor. Ich würde das deswegen nicht ausschließen, ich finde das, ich weiß nicht, ob Yato das so gut findet. Ich glaube, Yato sagt eher, wir müssen alle zusammenbleiben. Ich halte das auch für keine gute Idee. Ach komm schon, zwei Wege, drei Leute, einfache Rechnung, oder? Ja, alle gehen in einen. Oh. Du findest auch, glaube ich, nie eine Idee von mir gut, Anok. Was mit deinen Ideen passiert, das haben wir ja gerade gesehen. Ja, dann gehen wir doch einfach nach links. Ich möchte jetzt hier auch nicht länger bleiben, als es nötig ist. Doch, Hauptsache, wir gehen irgendwo hin. Ihr könnt ja die Richtung aussuchen. Ja, links. Okay. Wenn. Ja? Möchtet ihr nach links? Okay. Ja. Anok, du gehst vor. Vorsichtig. Natürlich gehe ich vor. Ich habe auch jetzt holen meinen Speer raus. Das sieht gefährlich aus. Jetzt ist immer der Moment, jetzt kann ich immer extra absichernde Fragen stellen. Wollt ihr wirklich links gehen? Wollt ihr noch irgendwas machen? Und es wird immer in euch so ein kleines bisschen 5% mehr Panik auf den Plan bringen. Das ist sehr gut. Links möchtest du gehen. Okay, dann Anok, würfel doch auch bitte nochmal. Das war die beste Idee von allen, ich sag's euch. 13. du guckst ja jetzt ein bisschen genauer, ob da irgendwie ein Seilchen oder eine Druckplatte oder sonst irgendwie was ist. Du erkennst aber keine. Und ihr geht diesen schwach beleuchteten Raum lang. Und ihr kommt nach dem Knick, geht es dann rechts herum. Und ihr steht vor einer großen Tür. Und diese Tür hat kein Fenster. Es ist wohl auch eine aus weißem Pilzholz geschlagene Tür, die schon, wenn du klopfen würdest, ein bisschen, oder sie anfassen würdest, ein bisschen massiver wirkt. Es ist ein kleiner Türknauf dran, sodass man die auch auf und zu machen könnte. Freiwillig. Arno, kannst du die Tür aufmachen? Ich drücke einfach mal gegen die Tür, ob sie aufgeht. Nee, die ist anscheinend verschlossen. Dann mach ich die Klinke. Also ist die komplett verschlossen? Die ist verschlossen. Okay. Alok, du kennst dich doch mit solchen Sachen aus. Kannst du das Schloss knacken? Nicht, dass ich wüsste. Ich würde eher versuchen hier. Vielleicht probieren wir den anderen Weg. Aber also nochmal für die Tür, da ist schon, also wie ist sie denn? Ist da ein Türgriff, ein Schloss oder ist sie wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite mit einem Balken? Also da ist ein Knauf mit dran und ihr könntet auch da durch eine Art, das ist nicht so ein Schlüsselloch, wie man das normalerweise kennt, sondern eher ein rundes Schlüsselloch. Da könnte man vielleicht irgendwie, wenn man wüsste, wie man das macht, das vielleicht knacken, wenn man, aber das sind auch, Schlösser sind ja auch eher selten Massenware, also würde das ein bisschen Zeit brauchen, um sich überhaupt erstmal im Klaren zu sein, wie ist denn der Schließmechanismus und sowas. Ansonsten ist die relativ gut eingefasst, die Tür, und es wirkt eigentlich eher so, als ob sie einfach verschlossen ist und nicht irgendwie was davor steht. Ich klopf mal dagegen. Und es gibt die Tür schluckt relativ viel davon mit dem dumpfen Material und wartet eine Weile, es passiert nichts. Kann ich besser abschätzen, ob wir schon näher am Feuer sind? Ja, seid ihr ein Stück weit. Okay. Das ist jetzt von euch geradeaus rechts. Also eine ganze Weile geradeaus und dann etwas rechts. Also eventuell müssen wir durch die Tür, um zu der Wärmequelle zu kommen. Naja, aber wenn wir hier nicht weiterkommen, dann können wir ja nur den anderen Weg gehen. Oder wieder raus. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder zur Kreuzung, oder? Los, Anna, komm. Okay. Ja. Okay. Und zurück. Dann gehen wir wohl den anderen Weg lang, wa? Okay. Also an der Kreuzung rechts. Gut. Aber auch wieder sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig, natürlich. Wer geht denn diesmal vor? Arnok. Na, ich. Du mach doch mal wieder eine Probe, ob du gut aufpasst. Du hast den Stream gerade wieder minimiert. Oh, ach, Mist. Siehste, das fällt einem mir immer nicht auf. Gut, das ist das. Okay, 18. Du siehst keine Fallen, keine Druckplatten, keine fiesen Feuerballfallen aus der Hölle. Es scheint alles gut. Und ihr geht den rechten Gang entlang, geht dann links den Knick und seht, dass da wo, also links von euch dann, eine weitere Tür ist. Weiter geradeaus ist auch nochmal wohl, wurde ein Knick und da ist auch eine Tür wieder. Schwache Beleuchtung nach wie vor, relativ unverändert die Lage der verschiedenen Gänge. Also die zweite Tür ist dann quasi am Ende des Ganges? Ja, genau. Okay. Ich zeichne das so ein bisschen mit fürs Abenteuerbuch, aber es wird nicht so aussehen wie bei dir nachher. Ich versuche das auch, aber das wird sicher, ja. Wie lange spielen wir denn jetzt eigentlich noch? Wollt ihr noch eine Tür aufmachen? Wir können sie ja mal antesten. Und wenn sie das tut, dann ist das ein guter Cliffhanger. Das mit dem Feuer ist übrigens so, du siehst, dass es das Feuer nicht von der Tür ist, die nicht von der ersten Tür kommen kann, sondern es muss von der zweiten Tür kommen. Das heißt, die weiter drin ist? Ja. Okay, dann teile ich diese Erkenntnis den anderen mit. Gut, dann gehen wir zur zweiten Tür und ich versuche mal, die Tür wieder aufzumachen. Ist das jetzt die erste Tür, die wir gesehen haben, oder die hintere? Die hintere. Und auch eine ähnliche Tür, etwas kleiner, aber auch die ist verschlossen. Dann klopfe ich nochmal. Tja. Dann gehen wir nochmal zu der anderen Tür. Okay, es ist schön, wie also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass er da gleich irgendwie, boah, treten wir ein, Scheißtür. Okay, wir wollen die ja nicht provozieren. Vielleicht sind die ja gefährlich. Ihr seid sehr nette Abenteurer, das finde ich gut. Wir wissen ja noch nicht mal, ob das böse Menschen sind oder böse Miel. Sagst du das, wie in diesem DSA-Abenteuer, wo man die Tür aufmacht und die Ork-Familie ist im Dungeon und du massakrierst die einfach, ja? Ja. Einfach nur, weil es Orks sind. Genau, ich sag's dir. Da gab's doch dieses... Erzähl ruhig noch zu Ende. Nein, ich meine, da gibt's wirklich so ein DSA-Abenteuer, wo dann auch die Illustration von dieser Familie und die sitzen so am Küchentisch, die Orks und so. Da gibt's so ein Abenteuer, wo ich mir... Und dann sind einfach drunter die Kampfwerte. So. Baby Ork. So. Haben die... Ist es wirklich soll man die wirklich alle töten? Ist das hier das Ziel? Ihr geht an die erste Tür wieder zurück. Und diese ist hat auch ein Schloss und alles und ist ähnliche Größe wie die Tür, vor der ihr gerade eben standet. Aber die geht tatsächlich auf. Ich öffne die Tür. Und schau, was da drin ist. Und was du siehst, du guckst in einen runden Raum, der wesentlich besser beleuchtet ist als der Rest. Viele Lampen, große Flakons in Regalen. Es gibt mehrere Pergamente, große, die irgendwie an die Wand genagelt sind. Du siehst einen großen, sauberen, fast klinischen Raum, klinischen Tisch in der Mitte und über ihn gibt es eine Art Aufhängemechanismus. Also wo man etwas einklemmen könnte und es drüber hängen könnte. Hä? Es ist ein runder Raum und da ist was? Ist er ein runder Raum mit einer Feuerstelle oder was? Nee, da ist keine Feuerstelle. Also es ist überall mal Lampen, damit man auch ganz klar diesen Raum gut sehen kann. Das mit dem Aufhängen habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist ein sauberer Tisch in der Mitte, ein gut geputzter Tisch in der Mitte und über diesem Tisch ist eine Vorrichtung, wo man wohl etwas aufhängen oder einspannen könnte. Okay. Abenteurer zum Beispiel. Aus einem vermutlich Metall. Yato wird sich mal die Regale angucken und die Flakons ein bisschen untersuchen. Auch die Pergamente oder naja, eins nach dem anderen. Aber also erstmal grob hat Yato das Gefühl, fühlt er sich hier irgendwie an das Büro, das Labor einer magisch begabten Miel-Person erinnert, oder? Erinnert dich vielleicht an eine Lehrstunde, die du hattest, wo ihr mal ein Wesen seziert habt oder vielleicht damit mal mit bestimmten Ölen auf Öleffekte miteinander kombiniert habt. Okay. Ja, das, oh, dass das, ich, es erinnert mich ein bisschen daran, wie ein Labor bei uns an der Universität. Vielleicht, und Yato geht zum Tisch, kann man hier Wesen untersuchen, sezieren, aufschneiden? Ich, oh, aufschneiden? Interessant. Ja, man muss ja auch schauen, wie die von innen funktionieren. Oh, und ich wackel mal zu so einem Pergament und greife mir irgendeins, mach's auf. Kann ich es lesen? Ja, das Pergament ist so, als ob man, das kennt ihr, wenn ihr selber mal beim Zahnarzt seid, dann hängen da überall so Abschlüsse und hat hier und da einen Abschluss gemacht in dem und dem Thema. Und das sind anscheinend ganz viele davon, wo einer sich mit verschiedensten Doktortiteln rühmt von diversen Akademien vom Verbundskontinent. Wie heißt denn die Person auf diesen Abschlüssen? Der Name der Person, hatte ich den rausgeschrieben? Gelvin. Gelvin, okay. Interessant. Ja, teile ich der Gruppe mit, was ich hier sehe. Offensichtlich die akademischen Abschlüsse eines Gelvins, offensichtlich vom Verbund. Tenira, kennst du einen Gelvin? Nie gehört. Ja. Huh. Aber. Jetzt sind hier Schlüssel für die andere Tür. Gute Idee. Lass uns suchen. Können wir den Raum einfach mal untersuchen auf Schlüssel und andere coole Sachen? Das können wir sehr gerne machen, aber ich glaube, ich klicke an, alles mitnehmen. Loot all. Steuerung A. Loot all, please. Okay. Ich nehme mal an, du hast jetzt. Ich hoffe, ihr habt noch die 10 Minuten. Mhm. Oder müssen wir jetzt einen harten Cut machen? Alles gut? Ich habe noch 10 Minuten. Nee, alles gut. Okay. Ihr guckt euch den Raum mal noch etwas genauer an. Und ja, die angesprochenen Öle findet ihr da, die etikettiert wurden, die unterschiedlichste Effekte haben sollen. Manchmal einbalsamieren, manchmal entzündlich, manchmal auflösend. Da werden wohl unterschiedlichste Dinge mit getestet. Also wirklich echt ein Labor. Diese Vorrichtung oben zum Aufhängen, die wirkt so massiv, dass man da wirklich eine Person reinhängen könnte oder ein kleineres Tier. Der Tisch, wie gesagt, sauber. Da ist nichts dran auszusetzen. Und ihr findet hinter einem der Regale ist tatsächlich ein Flakon. So, also zwischen dem Regal und der Wand so dazwischen geschoben. Und es ist entweder runtergefallen oder wurde da platziert. Auf jeden Fall, es sieht aber auch noch irgendwie heile aus. Und da ist ein kleiner Gegenstand drin. Ja, wer auch immer, also ja, wir nehmen ihn raus. Was ist das für ein Gegenstand? Du fasst in den Flakon. Und deine Finger fühlen sich sofort taub an. Oh, ich zieh die Hand wieder raus. Oh. Und ja, stell den Flakon auf den Tisch in der Mitte. Aber ich kann hier reingucken, oder? Ja, das geht. Das geht. Was sehe ich denn da drin? Das ist ein runder, langer Zylinder mit Einkerbung. Erinnert es mich entfernt an einen Schlüssel? Bei diesen Türen ja. Okay. Hier, aber passt auf. Ich glaube, das ist der Schlüssel, aber der scheint auch mit einer magischen Falle oder einer chemischen Falle versehen zu sein. Meine Finger sind schon ganz taub. Ich habe nur einmal kurz reingefasst. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Und wie sollen wir die umgehen? Du bist doch unser Magier, Yato. Aha. Kann Yato einmal eine Probe würfeln, ob er sich vorstellen könnte, was für eine Falle das ist. Oder Falle, also, oder was für ein, was die Ursache dafür ist, dass meine Hand sich taub anfühlt, wenn ich sie in diesen Flakon stecke. Naja, also, da ist halt irgendwie anscheinend eine sehr, sehr klare Flüssigkeit irgendwie drin oder ein Gas oder sowas. Das okay, ich meine, Flüssigkeit würde ich ja sehen. Muss ja, ja, entweder ist es so klar, dass es nicht auffällt, oder es ist halt irgendwas ist da schon noch drin. Also irgendwas scheint da, es ist trotzdem, habe ich vergessen zu erwähnen, in dem Flakon ist trotzdem ein Pfropfen drauf. Also du kannst trotzdem Pfropfen aufmachen, reinfassen und, ne, aber irgendwas ist da wohl doch noch drin. Ich nehme mal den Flakon, riech mal dran, also mach den Pfropfen ab, plopp. Halt mal meine Ameisenbärnase ran, rieche ich was, aber so vorsichtig. Deine Spitze wird auch schon wieder gleich taub. Nö, ja, aber ich rieche dabei nichts. Nein. Okay, ich drehe den Flakon mal einfach um, auf Kopf und schüttle ihn ein bisschen. Okay, und was passiert ist, einerseits klong dieser Schlüssel fällt auf den Boden mit einem klimmenden nice. Geräusch, was aber gleichzeitig ist, dass diese, was auch immer da drin ist, dann flump, sich ja, ergießt irgendwie unter dir und ein weißer Nebel sich ziemlich fast explosionsartig in alle Richtungen entwickelt und diesen Raum in einen kompletten weißen Rauch füllen. Oh oh! Da, Yato! Ah! Sehe ich noch die anderen? Kann ich noch was sehen? Du? Nein. Okay. Was? Ich sehe euch nicht mehr. Oh nein. Ah. Tut mir leid. Fühle ich mich jetzt auch taub oder habe ich noch irgendwelche anderen Effekte? Ein leichtes Kribbeln. Ich kann aber soweit sagen, Tenira wird mit der Wärmesicht euch trotzdem noch sehen. Also durch den Rauch, das geht noch. Aber die anderen beiden werdet ihr nicht mehr wirklich irgendwie was durch den Rauch dann sehen können. Und es kribbelt halt leicht auf der Haut. Also so, dass es leicht betäubt, aber in der nicht so, als wo du vorhin die Hand reingesteckt hast. Ja. Okay. Na, ich würde sagen, ich schnapp mir die anderen einmal und wir werden zumindest wieder eine Gruppe. Also, dass ich eben beide so zu mir hole, dass wir wieder alle drei beieinander sind. Kannst du uns aus dem Raum führen? Ah, warte. Ich versuch mal auf dem Boden, wenn es geht, noch mal nach dem Schlüssel zu suchen. Okay. Machen wir eine Probe? Ja. Wenn's jetzt 15. Du nimmst deine beiden Pfötchen und deine Nase auch etwas, also deine lange schlaue Nase, München, Dingsi, noch ein bisschen zur Hilfe und irgendwann stößt dein Näschen auch gegen den Schlüssel, der allerdings trotzdem dazu führt, wenn du den berührst, dass sich dann recht schnell Finger oder Schnauze oder womit du auch immer berührst, sehr schnell taub anfühlen. Okay. Ah, wartet kurz. Ich hier ist dieses Ding. Ich glaube aber, das ist nochmal besonders geschützt. Wartet. Und warte. Ich kram in meiner... Oder... Jato, ich habe doch Handschuhe an. Gib mir einfach den Schlüssel. Oh, ja, komm mal her. Siehst du mich noch? Und ich gehe mit meiner coolen Infrasicht zu Jato und nehme von ihm den Schlüssel in meine behandschuhte Hand. Okay. Also ich zeige halt so mit der Hand drauf. Da ist er. Fass ihn an. Und durch die Handschuhe, durch die Handschuhe merkst du zumindest immer noch dieses kribbelnde Gefühl dadurch. Also lacht er wohl wirklich lange in diesem Gasflüssigkeit whatsoever. Aber so, wenn du ihn immer ab und an wie so ein Stück Schokolade von einer Hand zur anderen nochmal hin und her wechselst, sollte deine Hand dabei auch nicht einschlafen. Ich habe sonst auch noch ein Halstuch dabei, das ich um den Schlüssel wickeln könnte und ihn dann in die Handschuhhand nehmen und dann sollte, glaube ich, nichts mehr passieren, oder? Okay. Kannst du benutzen gerne. Okay. So sei es. Ja, dann mal schnell raus hier. Kannst du uns führen, Tenira? Ich sehe nichts. Ich sehe leider nur Wärmequellen, aber irgendwie so kriegen wir das schon hin. Oh, dann müssen wir uns an der Wand abtasten, aber seid vorsichtig. Nicht, dass wir noch irgendein Flakon umstoßen. Wie so eine kleine Entenfamilie Hand in Hand. Ich meine, der Raum war ja nicht so groß, oder? Nee, das geht schon. Also mit ihrer helfenden Hand kriegt er das auch so weit hin, dass er rauskommt. Und etwas nach dem runden Raum, etwas den Flur entlang, ist der Effekt auch gar nicht mehr so schlimm. Aber er bleibt trotzdem, also er verzieht nicht. Er ist trotzdem da. Also und der ist auch in den Gängen draußen? Ein bisschen. Aber wenn ihr euch ein paar Schritte davon entfernt, dann könnt ihr soweit ganz gut wiedersehen. Okay. Oh Mann. Naja, aber ich glaube, das, was du da hast, Tenira, das ist, glaube ich, ein Schlüssel für die beiden oder eine dieser beiden Türen. Welche wollen wir ausprobieren? Ich würde, glaube ich, die direkt hier im Gang nehmen. Ja. Einfach, weil wir schon da sind. Ich lasse das euch entscheiden. Okay. Ja, dann machen wir das doch so. Kannst du es ausprobieren, weil wir können den ja nicht so gut anfassen. Mhm. So, das heißt, Tenira geht zur anderen Tür. Also das war ja die, glaube ich, weiter in den Gang rein, wo auch eventuell das Feuer hinter ist und probiert also den Schlüssel an dieser Tür aus. Okay. Der Schlüssel passt. Du kannst die Tür aufmachen. Möchtest du sie ganz aufmachen oder nur einen Spalt? Oder? Vorsichtig aufmachen. Das sagen immer alle Abenteurer. Wenn man fragt, heißt es, nö, vorsichtig. Du machst es einen Spalt auf. Und was du gleich hörst, ist ein kleines Feuer, was brennt. In einem, wo rechts im Raum. Du siehst einen Teppich auf dem Boden, einen fein geknüpften. Du siehst ein Bett und davor steht eine kleine Truhe. Du siehst eine weitere Tür auf der gegenüberliegenden Seite. Und du siehst ein reichhaltig bestücktes Bücherregal. Ihr könnt reinkommen, ich glaube, es ist sicher. Okay. Und ihr geht rein. Komm schon. Ja. Mhm. Ja. Und ihr geht rein. Und was in diesem Raum ist, kriegen wir dann bei unserer nächsten Session zusammen. Ob es wirklich rein ist und alle können rein. Das gucken wir mal bis zur nächsten Session dann, ob das wirklich so ist. Oh, Mystery! Das ist zumindest mal gucken, was da so drin ist. Vielleicht ist das ja, weiß ich nicht, ein kleines Möbelhaus oder so. Was Nettes. Ikea, so ein kleines. Vielleicht. Müssen ja auch irgendwo wohnen, die Mehl. Das stimmt. Ach, schön. Wir werden dann, wahrscheinlich, wir haben ja noch einen Termin dann nächste Woche. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir dann kommen. Aber, ja, ich bin sehr interessiert daran, was ihr da jetzt noch so demnächst alles findet in dieser Höhle. Gucken wir mal. Okay. Ich mache die Aufnahme mal zu und wir hören uns dann bei der nächsten Aufnahme. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss.